Lisette aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Lisette. Ein junges Weib, sie hieß Lisette, dies Weibchen lag an Blattern blind. Nun weiß man wohl, wie junge Weiber sind, drum durft ihr Mann nicht von dem Bette, so gern er sie verlassen hätte. Denn lasst ein Weib schön wie Kytheren sein, wenn sie die Blattern hat, so nimmt sie nicht mehr ein. Hier sitzt der gute Mann zu seiner größten Pein und muß des kranken Weibes pflegen, ihr Küssen oft zurechte legen und oft durch ein Gebet um ihre Besserung flehen. Und gleichwohl war sie nicht mehr schön. Ich hätt ihn mögen beten sehen, der arme Mann, ich weiß ihm nicht zu raten. Vielleicht besinnt er sich und tut, was andere taten. Ein krankes Weib braucht eine Wärterin, und Lorchen ward dazu erlesen, weil ihr Lisettens Eigensinn vor andern längst bekannt gewesen. Sie trat ihr Amt dienstfertig an und wußte sich in allen Stücken gut in die kranke Frau zu schicken und auch in den gesunden Mann. Sie war besorgt, gefällig, jung und schön und also ganz geschickt mit beiden umzugehen. Was tut man nicht, um sich von Gram und Pein von Langerweile zu befreien? Der Mann sieht Lorchen an und redt mit ihr durch Blicke, weil er nicht anders reden darf, und jeder Blick, den er auf Lorchen warf, kam, wo nicht ganz, doch halb erhört zurücke. Ach, arme, kranke Frau, es ist ein großes Glücke, daß du nicht sehen kannst, dein Mann tut recht galant. Dein Mann, ich wollte viel drauf wetten, hat Lorchen schon vorher gekannt und sie mit Fleiß zur Wärterin ernannt. Ja, wenn sie bloß durch Blicke rieten, so möcht es endlich wohl noch gehen, allein bald wird man sie einander küssen sehen. Er kömmt und klopft sie in den Nacken und kneipt sie in die vollen Backen. Sie wehrt sich ganz bequem, bequem wie eine Braut, und findet bald für gut, sich weiter nicht zu wehren. Sie küssen sich recht zärtlich und vertraut, allein sie küssten gar zu laut. Wie konnt es anders sein? Lisette mußt es hören. Sie hört's und fragt, was schallt so hell? Madame, Madame, ruft Lorchen schnell, es ist ihr Herr, er ächzt vor großem Schmerz und will sich nicht zufrieden geben. Ach, spricht sie, lieber Mann, wie redlich meinst dein Herz, o gräme dich doch nicht, ich bin ja noch am Leben. Ende von Lisette, aufgenommen von Sonja.